Hallo und herzlich willkommen zum Kopfzellen-Podcast, mittlerweile Episode Nummer 10. Ich bin André. Ich bin Thomas. Und heute haben wir wieder einen unfassbaren Kessel Buntes vorbereitet. Wir sprechen unter anderem über Kino X.to und die unfassbar geilen Charts, die dort aufkommen. Dann über SpaceX, die es geschafft haben, eine Rakete auf einem Schiff zu landen. So gut. Nachdem sie... So gut. Dann regen wir uns ein bisschen über Push-Mitteilungen auf, die gewisse Medienangebote diese Woche verschickt haben. Und sprechen dann noch so ein bisschen über den Rogue One Teaser Trailer, der jetzt auch vor ein paar Tagen erschienen ist. Boah, das klingt Hammer. Ich freue mich jetzt schon. Los geht's. So, soll ich mir jetzt Karate-Andi vorbestellen? Was kostet denn Karate-Andi? Pass auf, das ist ja das. Also, du kaufst ja keine physischen Medien mehr. Nee, daher, schon lange nicht mehr. Von daher weißt du das. Du kennst ja gar nicht mehr die Straßenpreise. Die Straßenpreise? Wenn du bei dir in Berlin über den Vinylstrich läufst. Nein, es ist einfach eine komische Preisverteilung. Das sehe ich halt immer bei diesen ganzen, vor allem Rapper, also CEO oder SSEO hat das auch gemacht und jetzt machst du irgendwie auch Karate, Andy und Flair hat irgendwie auch so ein Boxset am Start, eben wo sie ein neues Album rausbringen und du kannst dir nicht einfach nur mehr die CD kaufen, sondern du musst dir das Boxset kaufen, wenn du es vorbestellen willst oder wenn du es am Release-Tag haben willst. Und das kostet dann zum Beispiel hier, Turbo von Karate, Andy kostet dieses Boxset mit DVD, was ja allein schon total bescheuert ist, also die DVD jetzt, 36,99 €. Im Gegensatz zu... Und es gibt keine Möglichkeit, nur das reine Album vorzubestellen. Ich könnte mir die MP3 vorbestellen für 9,19 €, aber ich hätte das Ganze irgendwie physisch. Aber ich meine, ich würde mir es eher als Vinyl, wenn überhaupt, vorbestellen. Und das finde ich einfach interessant, dass die Audio-CD 36,99 € kostet und man das Vinyl für 22,99 € kriegen kann. Das raff ich nicht. Das verstehe ich halt auch nicht. Es ist so, aber es ist eben irgendwie so schade, weil das ist so, die Leute, die wirklich noch Geld für physische Medien ausgeben, die werden jetzt hier irgendwie gemolken, so. Und die Leute zu verprellen, das ergibt für mich irgendwie nicht so richtig Sinn. Marktforschung größer, du. Ja, vor allem, was willst du machen? Was willst du machen? Ich kauf's ja trotzdem nicht, Idiot. Ja, genau. Du hast doch einen Plattenspieler, ne? Ja. Benutzt du den auch? Ja, nee, ich habe ihn ja noch nicht so, ich habe ihn ja noch nicht so lange so richtig im Einsatz. Ich habe mir das irgendwie vor ein paar Wochen, Monaten inzwischen mal endlich wieder richtig fit gemacht. Ich hatte mir den schon vor einem Jahr irgendwie mal auf eBay geschossen. Das ist so ein alter Technics, der über 20 Jahre alt ist inzwischen, aber funktioniert noch, was halt geil ist. Und jetzt habe ich vor ein paar Wochen, Monaten den mal fit gemacht. Und naja, ich sammle ja, ich habe ja vorher CDs gesammelt und jetzt sammle ich Vinyl, weil sich Vinyl einfach geiler sammeln lässt. Es macht mir Spaß irgendwie, weil die Cover so groß sind, man hat sowas zum Anfassen. Und ich spiele aber die auch darauf ab, weil irgendwie dieser Akt, eine Platte auflegen, das ist immer ein ganz anderes, ein bewussteres Hören einfach. Mhm. Und ich gehöre aber auch dann nochmal zu der Riege von Menschen, die sagen irgendwie, das hat halt tatsächlich so einen leicht wärmeren Klang. Ich könnte es gar nicht richtig festmachen. Vielleicht ist es auch mal ein Placebo-Effekt, weil du halt so sagst, oh, jetzt mache ich mich innerlich bereit und lege eine Platte auf und höre mir die bewusst an. Dass man dann automatisch, wenn man bewusst hinhört, auch mehr hört. So. Da habe ich kein Problem damit, wenn das der Fall ist. Also ich bin niemand, der irgendwie die Qualität der Schallplatte über irgendwas anderes bis zum Tod verteidigen würde. Ich bin auch der Ansicht, dass eine 320 Kilobit MP3 absolut ausreicht. Ich höre keinen Unterschied dann mehr zwischen Lossless und 320 Kilobit MP3, obwohl ich nicht das schlechteste Audio-Equipment hier stehen habe. Aber ich mag es einfach. Es ist irgendwie ein bisschen was Analoges in einer digitalen Welt. Das ist ganz schön. Ja, ich denke, dass das auch viel mit dieser, ja, wie du schon gesagt hast, mit der Atmosphäre zusammenhängt und mit den handwerklichen Griffen, die damit einhergehen. Dass das viel einfach dazu beiträgt. Ja, aber ich halte doch nichts davon, von dann diesen Leuten, die es so auf die Spitze treiben und dann dir meinen vorschreiben zu müssen, du musst irgendwie antistatische Sleeves verwenden und du brauchst das und das für den perfekten Klang und jedes kleine Knistern ist der Weltuntergang und das muss alles perfekt sein und so. Ich finde das so grauenhaft, wenn sowas wie im Musik hören, was ja eigentlich was Angenehmes, was naja, Entspannendes ist, vielleicht jetzt das falsche Wort, ne? Aber du weißt, was ich meine. Das soll ja das sein. Und wenn das dann mit so einem Krampf verbunden wird, irgendwie erst die perfekte Ausgangssituation zu schaffen und dann am Ende, also es fühlt sich für mich immer so an, als würde gleich jemand um die Ecke kommen und mir verbieten zu atmen, weil sonst die Nadel leicht von ihrer Rille rutschen könnte oder sowas. Ja, genau. Es ist halt echt so, boah. Also wenn, das soll ja was, jeder soll das doch bitte so hören, wie er soll. Und solange er dran Spaß hat, dann ist doch alles gut. Also man soll doch die Musik genießen. Und das ist mir doch, mir ist das doch scheißegal, ob jemand das jetzt über die billigsten Earpods in 128 Kilobit hört und da super viel Spaß dran hat. Also wenn derjenige oder diejenige das geil findet und da Spaß dran hat, dann ist das doch alles okay. Das heißt nicht, dass sie nicht dann irgendwie auch mal verdorben werden können, wenn sie dann tatsächlich mal ein qualitativ höherwertiges Equipment hören und den Unterschied hören. Dann kann es ja immer noch sein, dass sie sagen, oh, es ist ja viel geiler und jetzt wechsle ich auf audiophileres Equipment. Aber wenn Leute mit dem zufrieden sind, was sie haben und vor allem Spaß damit haben und Spaß an der Musik haben, dann bitte, dann soll doch jeder. Das ist so, darum geht's doch, oder nicht? Also, auch den Spaß an der Musik, dachte ich jedenfalls immer. Was? Spaß? Das ist eine ernste Geschichte, Junge. Wie bitte? Für Spaß habe ich nicht unterschrieben. Für Spaß habe ich nicht 2.000 oder 3.000 Euro für meinen Plattenspieler mit Boxen und so ausgegeben. Oh Gott. Was hast du eigentlich bezahlt? Ich? Für meinen Plattenspieler? Ja, ja. Damals 120 Euro auf eBay oder so. Mhm. Ich wollte da kein Vermögen für ausgeben, weil, you know, ich wollte damit Spaß haben. Nee, klar. Nee, also ich, natürlich, du kannst gerade Plattenspieler, der ganze Kram, Boxen und so, da kannst du so viel Kohle für ausgeben. Aber es ist so, nee, warum? Also was heißt warum? Nee, ich weiß warum. So, also aber wenn ich mit dem zufrieden bin, was ich habe und ich die Musik so eben genießen kann. Eben, solange es deinen Ansprüchen genügt, ist alles gut. Ich bin ja gerade am Überlegen, ob ich mir meine eigene Soundausrüstung ein bisschen verbessern soll. Also gerade was, ich meine, was Fernsehen angeht, weil im Moment ballere ich das halt alles über die integrierten Boxen von dem Gerät, die jetzt zugegebenermaßen nicht die geilsten sind, wie bei den meisten Geräten. Und ich überlege halt gerade, ob ich mir so eine Soundbar kaufe oder doch dann nochmal mehr Geld in die Hand nehme und irgendwie so eine kleine Heimkino-Geschichte. Also Heimkino, das klingt immer so hochtrabend, ne? Aber so eine kleine Boxenausrüstung mir hinstelle. Ja, also ich habe es ja bei mir so, dass ich habe in meinem Fernseher im Moment so ein Logitech 2.1-System klemmen. Das hatte ich mir vor Jahren mal als erstes Set Boxen für meinen damaligen Rechner gekauft. Und habe die da dran betrieben. Und dann habe ich halt irgendwann auf der Seite meines Rechners und generell der Anlage upgradet und hatte dann mal richtige Setbox und einen richtigen Verstärker und so ein Kram. Und da läuft dann jetzt auch mein Rechner über DAC und so rein. Und dann hatte ich halt immer für den Moment keine Verwendung mehr für die. Und dann habe ich sie einfach an den Fernseher angeschlossen. Und das macht schon echt einen Unterschied. Also gut, das paar Boxen, was ich da dran klemmen habe, ist auch insofern relativ amtlich, weil da ein riesiger, fetter Subwoofer dran klemmt. Gerade beim Fernsehen, was das ausmacht, wenn du auf einmal einen Subwoofer da dran kleben hast, der irgendwie bei Explosionen und so mal richtig so Druck von unten liefert, das ist schon geil. Das ist schon, kannst du haben. Ja, möchte ich haben. Und deswegen bin ich da eben etwas am Überlegen, was ich wirklich investieren soll. Weil diese Soundbar ist natürlich nur ein Kompromiss. Die Geräte werden ja oft dafür gebaut, um irgendwie so einen Surround-Sound zu emulieren. Also so 5.1.7.1. Ach, so eine Bar, die dann irgendwie so sagst, wir reflektieren den Schall von den Wänden und dann hast du das Gefühl, du sitzt in einer 5.1-Anlage? Nee, also nicht mit Reflexion oder sowas. Du hast halt, das ist eine Leiste und sind halt ein paar Lautsprecher drin und ja, das wird halt so abgespielt, dass es dir vorkommt, als wäre es ein 7:1-Ding. Also hattest du mal so ein, oh, das ist auch schon wieder weiß ich nicht, 10 Jahre her oder sowas. Da fing es an, dass solche Headsets produziert wurden, die mit 5.1 Sound und sowas geworben haben. Was natürlich völliger Quatsch ist. Das war ja auch nur eine Treibereinstellung, die dann dir vorgaukelt, dass du gerade Surround hörst. Also ich weiß noch, da gab es so eine Sound-Demo quasi, wo du so einen Punkt gesehen hast, der um dich rumgeflogen ist in diesem Schema und du nebenbei auch, also der den Sound repräsentiert hat und du das auch so gehört hast, obwohl du nur 2 Boxen vor dir stehen hattest, zum Beispiel. Also das ist ja, softwaretechnisch lässt sich das alles lösen. Das ist dann natürlich auf keiner hohen Qualität. Aber so arbeiten diese Soundbars. Ja, aber also ich weiß nicht, kennst du dieses, es gibt da so eine Sounddemo, die nennt sich Barbershop. Ich glaube, die kenne ich, ja. Ne, das ist eigentlich genau das. Das simuliert dir auf Stereo quasi ein Full-Surround-Erlebnis, wo du richtig hören kannst, wie die Schere über deinen Kopf wandert und hinter deinen Kopf und links und rechts und oben unten. Und das funktioniert halt darüber eigentlich so, wie wir im echten Leben auch festmachen können, wo der Klang herkommt, indem unsere Ohren und unser Gehirn in der Lage ist, wirklich Sekundenbruchteile zu unterscheiden, kommt der Ton zuerst am linken oder zum rechten Ohr und welchem zeitlichen Unterschied kommt der Ton zuerst zum linken und dann zum rechten Ohr. Also wenn irgendwie von dir links ein Ton ist, dann erreichen die Schallwellen zuerst dein linkes Ohr und dann erst dein rechtes Ohr, weil die Schallwellen ja erstmal um deinen Kopf rumwandern müssen. Und unser Gehirn ist in der Lage, diese Mikrosekundenbruchteile zu unterscheiden und dadurch eben den Klang tatsächlich zu orten. Und das kannst du natürlich auch in dem Sinne simulieren, wenn du 2 Kopfhörer aufhast und das wirklich so perfekt die Tonspuren legst, dass sie ganz, ganz leicht zeitversetzt kommen und dadurch eben dieses Phänomen der Ortung entsteht. Aber da kann ich mir nicht so ganz vorstellen, wie es mit einer Soundbar funktioniert, weil da kommt ja trotzdem der Klang irgendwie, du hörst ja mit beiden Ohren trotzdem beide Stereo-Speaker. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das dann wirklich so, also da muss irgendeine andere Voodoo-Magic am Start sein, um das Ja, ich hab keine Ahnung, wie genau das funktioniert. Da habe ich mich auch nie reingelesen. Aber wahrscheinlich ist irgendwie jedes Paar halbwegs ordentliche Lautsprecher besser als das, was im Fernsehen verbaut ist. Ja, ich glaub nämlich schon. Und da überlege ich eben gerade so ein bisschen. Kannst du deine Kinox.to-Filme in gutem Klang genießen? Ja, wenn schon. Man gönnt sich ja sonst nichts. Genau, man gönnt sich ja sonst nichts. Guckst du noch? Guckst du ab und zu auf Kinox.to? Nee. Ich habe das auch total ausgeblendet. Schon seit Jahren nicht mehr. Früher hat man ja irgendwie total viel, also Kino.to natürlich. Ja, damals noch. Aber ich habe TM. Aber ich habe diese ganzen Streaming-Seiten von damals, TM, als sehr jerky in Erinnerung. Und nur jeder zweite Stream hat funktioniert und da war die Qualität beschissen. Und du musst es, das ist wie auf diesen Download-Plattformen, wo irgendwie du willst irgendwas runterladen, das steht mal 5-mal Download. 4 davon sind Viren und Werbung und nur einer ist richtig. So. Genau. Naja, aber es ist vor allen Dingen auch noch, es ist ja nach wie vor so, dass du, wenn du da irgendwie auch nur deine Maus einen halben Millimeter bewegst, 10 Pop-Ups und 20 Pop-Unders aufgehen. Ich tue es jetzt übrigens, ich gehe jetzt gerade live auf kinox.de. Oh Gott. Soll ich mich trauen? Viel Glück. Ich mache es. Viel Glück. Ich tue es jetzt. Hinter. Naja, und dass alleine mir das schon wert ist, für Netflix zu bezahlen, damit ich diesen Stress nicht habe, ey. Die Seite sieht ja immer noch genauso aus wie vor. Die haben ja immer noch diese blöden Avatar-Artworks da oben drin. Ist ganz schlimm, ne? Eieiei. Dass die nicht mal was an der User Experience ändern. Also ich meine, wenn du dir sowas anschaust. Wenn du dir sowas anschaust wie Popcorn Time, ja, das. Da hat sich ja wirklich jemand Gedanken gemacht. Da geht es ja nicht nur darum, einfach blind irgendwie irgendwelche Copyrights zu brechen, wie es bei Kinox.to offensichtlich der Fall ist. Sondern da hat sich jemand Gedanken gemacht, wie Distribution, moderne Distribution aussehen kann. Ach, das ist aber, jetzt muss man mal sagen, die sind ja richtig hier mit Service am Start. Sie weisen einen darauf hin, welchen Google DNS-Server man benutzen soll. Oh. Nämlich den 8.8.8.8, also der Firma 8er. Firma die 8. Firma die 8, damit man die TO-Domain angeblich richtig nutzen kann. War mir vorher nicht bekannt, dass man das ansonsten nicht kann. Anyway, sie empfehlen auch VPNs und einen Link zum Tor-Browser. Oh ja, ich sehe es auch gerade. Und hier gibt es auch direkt die Android-APK zum Runterladen. Das ist doch gar nicht schlecht. Die Android-APK könnte ich glatt mal auf meinen Test-Android klatschen dann mal. Könntest du, wenn du Software-Pirat wärst oder Film-Pirat? Ja, wenn ich vor allem auf diesem Mini-Display überhaupt irgendwas gucken wollen würde. Ja. Na, du könntest es ja... Ach nee, geht ja nicht. Auf den Apple TV? Nee, das funktioniert nicht. Geht nicht so ohne weiteres, ne? Wo ich gar nicht weiß, ob es für Android vielleicht irgendwelche Apps gibt, die das auch lösen. Das kann ich mir vorstellen. Es gibt ja auch für den Fire TV zum Beispiel eine App, die AirPlay-Funktionalität nachrüstet. Ja, ja. Nee, also es gibt's schon, ja. Aber von Haus aus, glaube ich, geht dann nichts, ne? Obwohl dieses AirPlay-Nachrüsten, das funktioniert auch einfach nicht so gut. Also es funktioniert grundsätzlich schon. Aber ich habe das ja schon öfter gehabt, dass ich irgendwie Musik via AirPlay an den Fire TV schicken wollte und das war manchmal abgehackt, manchmal hat es gar nicht funktioniert, manchmal hat es 20 Minuten funktioniert und dann bricht es wieder ab. Also es ist irgendwie manchmal dann doch ein bisschen, also man merkt es schon, ob du an Apple TV via AirPlay was schickst oder an sowas nachgerüstetes. Der Apple TV ist da einiges stabiler. Ich frage mich echt, warum Apple sich da jetzt so gegenstellt, diesen Standard zu öffnen. Also sie haben ja auch gesagt, iMessage, das Protokoll, das öffnen wir für alle, dass jeder sich da reinklinken kann mit seinen Apps. Das gleiche haben sie von AirPlay gesagt. Und irgendwann haben sie das still unter den Tisch gekehrt und gehofft, dass sie nie jemand wieder darauf ansprechen wird. Haben sie das gemacht mit iMessage? Gab's das? Ja. Seit wann? Ach so, nee, geöffnet haben die das nicht. Aber als iMessage eingeführt wurde mit iOS, keine Ahnung, 4, ich glaube es war 4, 3 oder 4, ich weiß es nicht mehr, haben sie gesagt, wir planen das Protokoll zu öffnen, damit auch Drittanbieter diesen Standard mitbenutzen können. Aber das haben sie nie durchgezogen. Ja, offensichtlich nicht. Und bei AirPlay halt das Gleiche. So, ich gucke jetzt mal bei kiosk.io, was mich ja mal interessiert ist, Filme, und zwar... Ich möchte die beliebten Filme sehen. Mal sehen, was... Oh Gott, gleich Pop-up. Was ist da hochgegangen? Ihr Mac könnte infiziert sein. Oh Gott. Vergessen Thomas. Sie nicht, Ihre Macs zu säubern. Alarm. Alarm. Alarm. da habe ich aber Glück gehabt, dass Sie das erkannt haben, dass mein Mac infiziert sein könnte. Also die beliebtesten Filme bei kinox.io sind im Moment, was hier eigentlich auch so eine Art... Finde ich eigentlich ganz spannend, weil es ja so eine Art Querschnitt dann auch ist. Also was ist der Geschmack der deutschen Piraten? Partei. Also auf Platz 1 ist Fuck You Goethe 2. Hast du den gesehen? Nee. Nö. Na, okay. Aber auf Platz 2 ist Minions. Hast du den gesehen? Nö. Da hast du nochmal Glück gehabt. Ich hörte. Boah, war der scheiße. Von dir. Und der hat Rating von 7. Und das... Was? Woher nehmen die das Rating denn? Ist das selber generiert? Ich klicke mal auf Minions. IMDb? Was? Was? Was? Was? Nein. Das kann... Nein. Nein. Ich check das mal eben. Nein, ich mach's gerade... Nein. 6,5 bei IMDb. Ist immer noch zu hoch. Wo ziehen die sich denn diese Wertung aus dem Arsch? Vielleicht ist das auch gecached. IMDb-Wertung vor allem nur 9000 Votes. Was? Das kann nicht sein. Nee, das haben die sich aus dem Arsch gezogen. Bist du auf dem falschen Minions oder was? Soll ich mal abspielen? Vielleicht ist das ein Porno oder so. Nee, ach so, nur 9000 Votes auf Kino.to. Weil auf der IMDb hat Minions 128.745 Votes. Oh, ist das nicht ein neues Tab geöffnet? Und es ist die aktuelle Version des Videoplayers ist bereit zur Installation. Ach, sehr schön. Endlich. Wird ja auch Zeit. Ich habe die ganze Zeit gewartet. Ah, wie cool. Und jetzt poppt hier so ein Ding auf im Browser, was so aussehen soll wie eine Benachrichtigung von Mac. Und da ist so ein Ladebalken gerade vollgelaufen. Und das, die Installation ist bereit. Und jetzt kann ich auf Installieren klicken. Also der Spam ist sogar OS-aware. Das gibt's ja nicht. Ja, und die geben sich voll Mühe. Finde ich ja nett, ne? wo kann ich die flattern? Genau, wo kann ich? Aber ich muss sagen, Entschuldigung, ich möchte den exzellenten Videoplayer.app nicht haben. Videoplayer.app. Wollen Sie die Seite? Das ist als ein Kumpel von mir so ein Klicken nach Zahlen Virus sich angeschafft hat, also wo man irgendwie sich so das war halt so ein Programm. Wollt ihr mal meinen neuesten Virus sehen? Das hat gefragt, was soll das der Virus denn können? Dann hast du gesagt, hier, ich will eine Backdoor drin haben, ich will irgendwie Kontrolle übers Laufwerk kriegen, ich will Screensharing und den ganzen Schissel. Und dann hat er die am Ende eine Echse ausgeworfen. Und ein Kumpel von mir hat die halt Hund.exe genannt und die an uns alle gemailt und gemeint, wir sollen doch mal draufklicken, wäre übelst geil. Das fände ich aber voll super, wenn ein Virus deinen Rechner infiziert und dich dann fragt, was willst du denn alles haben? Was soll ich denn alles bei dir machen? Ja, genau, was soll ich alles und dann machst du da so ein Belly abgehen lassen? Und dann machst du so ein Spiel draus und dann kannst du auswählen, so. Wenn du nicht willst, dass das Screen Capture macht, musst du dafür einen Keylogger aktivieren. Wenn du keinen Keylogger willst, musst du Screen Capture an. Und dann musst du so gegeneinander aufwiegen. Und es ist, I wanna play a game. So, der Virus. Ja. Das wäre voll gut. Oh, das wäre so gemein, ey. Ja, jedenfalls Minions richtig scheiße. Selbst auf kinox.io for free, nicht gucken. So, dann hier Platz 3, Tribute von Panem. Mm-mm. Hat mich ja halt überhaupt nicht. Ich habe den ersten Teil gesehen, aber hat mich überhaupt nicht irgendwie. Aber hier, der Marsianer rettet Mark Watney. Haben wir ja, da nicht, sind wir uns ja einig. Haben wir da nicht schon mal, haben wir nicht schon mal drüber gesprochen im Podcast? Ja, haben wir. Haben wir. Und hier, James Bond 07, haben wir auch drüber gesprochen. Spectre. Boah. Und Pixels auch ist in der Liste. Aber hier stehen keine Zahlen dran. Und ich bin zu faul, jetzt zu zählen, auf welchem Platz es ist. Aber es ist gefühlt in den Top Ten. Ja, es sieht halt aus wie der typische deutsche Kinodurchschnitt. Ist doch so. Ja, ja. Na gut, Straight Outta Compton sticht jetzt hier ziemlich hervor. Southpaw fand ich ja auch ganz cool. Aber den muss ich auch noch gucken. Da habe ich irgendwie Bock drauf. Ja, mir hat das Spaß gemacht. Der war nichts Weltbewegendes. Und mir hat das Spaß gemacht. War cool. Klick mal auf Dokumentation und der beliebteste auf Platz 1 ist Hitlers Jurassic Park. Inside Deep Throat. 9 to 5, Days in Porn. Oh, den habe ich sogar gesehen. 102 Liebespositionen. Und dann die Mannschaft. Es ist. Okay. Oh, es ist gut. Aber warum Mensch, ist. Ja, guten Doku-Geschmack. Ja, wirklich. Aber jetzt muss ich mal sagen: Also, Hitlers Jurassic Park, also so ganz abgeneigt bin ich ja nicht, ne? Moment, wer streamt es? Ja? Zumindest mal googeln. Hitlers? Das klingt so nach einem. Ah, das gibt's auf YouTube. Warum guckt man es denn? Warum guckt man es denn bitte auf kinox.io, wenn es auf YouTube ist? Ach, vom Doku-Piraten. Ja, weil man es nicht besser weiß. Vom Doku-Piraten hochgeladen. Naja, dann. Ja, okay, also ich habe gerade die ersten 30 Sekunden geguckt und das ist anscheinend angeblich ein altes Experiment der Nazis in einem Wald. Mit Dinos, oder was? Anscheinend. Die wollen auf jeden Fall irgendwelche alten Creatures wieder, wahrscheinlich Reittiere für die Schlacht. Kommt daher das Meme, Nazis, die auf Dinosauriern reiten? Naja, das würde mich nicht wundern. Hatten das die Nazis wirklich geplant? Das sagt denn Wikipedia. Aber in puncto Nazi-Dokus muss man sagen, also das, was gerade da auf Netflix ist, hier die Nazis und also da ist gerade so eine sechsteilige Doku auf Netflix über Auschwitz. Die habe ich komplett durchgeguckt, die ist mega gut, extrem spannend und sehr bestürzend teilweise. Und das zeigt eben nochmal Facetten von Auschwitz, die man gar nicht für möglich gehalten hätte. Sollte man, kann man absolut empfehlen. Ey, aber das ist auf Platz 1, das ist so geil. Ich stelle mir richtig vor, da wir irgendwie so ein Haufen Glatzen und Rechten und so gucken sich das dann an und sagen, geil, Hitler, Dinosaurier. Wir reiten durch Sachsen-Anhalt auf Dinos. Da ist ja auch noch Platz. Genau. Das ist ja was wie bei Weiß hier, ausgekokst, mein Drogentrip, Teil 1. Der erste Kontakt, Ankunft der Aliens. World War II in HD. Ich will es ja eigentlich gar nicht aussprechen, aber das vierte von unten. Heil Hitler, die Russen kommen. What the fuck? Was machen die Leute für Dokumentation? Das ist ja. Aber nicht nur, was machen die Leute für Dokumentation, sondern was gucken sich die Leute auch für den Kram an? Hier, ich kriege hier so einen. Die BRD ist ein besetztes Land-Vibe. Naja, das ist kuratiert von Xavier Naidoo. Genau. Xavier Naidoo Lieblingsdokus. Ja, oder? Also es ist doch wirklich. Ja, Loose Change 2, Loose Change 3. Ich habe ein Loch in der Tasche und alles ist auf die Straße gefallen. Loose Change 4, jetzt erst recht. Loose Change 5, ausgeloost. Irgendwie sowas. Ist dir das schon mal aufgefallen? Die hier, die Zeitgeist-Sachen. Sind ja auch auf Netflix, ne? Zeitgeist-Sachen. Die Zeitgeist-Dokus, kennst du die? Nee. Das ist auch wie Loose Change. Na, das sind halt so KenFM-Verschwörungslevel, die dort breitgetreten werden. Und ich find's ehrlich gesagt ein bisschen fragwürdig, dass sowas einfach ohne Einordnung auf Netflix landet. Ja, das stimmt. Aber ich finde es ja sowieso super faszinierend. Ich war auch mal vor kurzem mal in so eine Sphäre auf YouTube gerutscht von Flat Earthern, die dann halt sagen, so die Erde ist flach und dann stellen die sich irgendwie an den Horizont und stellen einfach ein Brett auf und filmen das und gleichen das mit dem Horizont ab und sagen, das ist der Beweis, die Erde ist flach. Weil sie sagen so, dieses Brett hier mit dem, ach, das ist total bescheuert. Und dann hat irgendjemand auch noch erklärt, so, oh ja, da sind Reflexionen der Sonne in der Atmosphäre und das ist der Beweis dafür, dass, was ist das, dass die ganze Erde in einer riesigen Glaskugel ist? Genau, die Erde ist von einer tatsächlichen Glassphäre umgeben und die Sonne scheint von außen drauf und hat das dann mit einem Weinglas vor einer Kerze bewiesen, dass dieselben Reflexionen auch im Weinglas sind und meinte dann, er könnte dann sein kleines Küchenexperiment natürlich so super hochskalieren auf unser Sonnensystem. Physics, ja. Not everybody's cup of tea. Ja. Aber das ist der Wahnsinn. Und das Ding ist ja, YouTube, wenn du erstmal so zwei Videos angeklickt hast, dann denkt YouTube ja, oh, der ist Fan, jetzt gehen wir es ihm richtig. Und dann hatte ich irgendwie für eine Woche, wie das so immer so ist, dann halt super viele Flat-Earther-Videos und Leute, die Karten vor sich liegen haben und die Kontinente rumgeschoben haben und dann versucht haben, die Flugzeiten von Flugzeugen zwischen Kontinenten mit ihrer Flat-Earth-Karte in Einklang zu bringen, dass das auch alles irgendwie und für diesen die Flugzeiten irgendwie ein super wichtiges Argument dafür, dass die Erde so und so aufgebaut sein muss. Und die größte Diskussion ist gerade wohl, wie du auf der Weltkarte Australien platzierst, damit das alles Sinn macht. Also da merkst du es aber schon, damit ja, genau, das alles Sinn macht. Damit das Sinn macht. Sie nehmen ihr Modell, ihre Flat Earth und versuchen das irgendwie so hinzubiegen, dass es mit den tatsächlichen Begebenheiten funktioniert. Aber das ist tatsächlich anscheinend gerade das große Problem, dass sie es nicht hinbekommen, Australien so auf ihrer flachen Karte zu platzieren, dass die Flugzeiten zwischen Asien und Amerika quasi gleich bleiben, so wie sie jetzt auch tatsächlich sind. Aber da gibt es doch bestimmt so eine Add-on-Verschwörung, die dann irgendwie behauptet, dass die Flugzeuge durch eine Zeitschleife geraten oder sowas. Das habe ich auch gedacht. Warum, wenn ihr schon so weit seid, warum argumentiert ihr denn nicht, ja, die Flugzeuge drehen einfach 2 Stunden Kreise über dem Ozean? So. Was weiß ich denn schon? Ne? Also, ja, wir sind doch Lügenpresse. Das ist doch die ganze Welt. Sämtliche Fluggesellschaften, sämtliche Mitarbeiter von Fluggesellschaften, Stewardesses und Stewards und Piloten und so sind ja alle auch mit drin in der Verschwörung. Also werden sie gerade nicht Chemtrails über unsere Köpfe auskippen. Dann drehen sie Kreise über dem Ozean und halten die Illusion einer runden Erde aufrecht. Denn das ist das, was die Weltregierung in Wirklichkeit möchte. Die jüdische Weltregierung. Die NWO, Mann. Die im Hintergrund natürlich von den Bilderbergern gesteuert wird. Oh, das macht mich immer so fertig. Also wirklich, oh ja, ja. Ich hatte aber die Woche jetzt im Zusammenhang mit den Panama Papers irgendwie so ein, oh Gott, noch mehr Futter für diese Verschwörungstheorie-Menschen-Moment. Weil, also eines unserer Argumente, so aus Mediensicht oder als aus Medienmachersicht ist ja, wenn das alles so eine große gesteuerte Nummer wäre, dann könnte man den ganzen Apparat ja nicht zusammenhalten, weil irgendjemand immer was ausplaudern würde. So nach dem Motto. Das wird ja gern immer genutzt, um das zu entkräften. Jetzt kommen aber die Panama Papers, wo 400 Journalisten ein Jahr lang dran gearbeitet haben und niemandem was gesagt haben. Die haben es hingekriegt, ne? Die haben es hingekriegt. Das ist jetzt Pilotmodell für gesteuertes, zentral gesteuertes Mediendeutschland. Für gleichgeschaltete Medien. Benutzen Sie bitte auch die korrekten Begriffe. Oh, Entschuldigung. Gleichgeschaltet. Das war ein Pilotprojekt vom Bundeskanzleramt. Genau. Und das wird jetzt überall eingeführt. Ja, es gab ja auch die Argumente so, warum erstmal keine westlichen Namen, also keine wirklich prominenten westlichen Namen. Es gab ja auch westliche Politiker und Sportler und so, die da drangenommen wurden, aber für viele Kritiker nicht genug. Aber es ist in den letzten Tagen ja auch Cameron und so ins Visier geraten. Ja, eben, sie haben ja auch nachgeschoben. Und außerdem ist es ja zum Beispiel so, in den USA gibt es alleine in deren föderalem System genug Plätze, wo man Steuern aus dem Weg gehen kann. Die müssen gar nicht erst nach Panama. Ja, das habe ich auch gelesen. Irgendwie Delaware oder so? Delaware, genau. Ja. Oh, wie schön ist Delaware. Und dann kommt Sarah Wagenknecht daher und spricht irgendwie von Putin-Hetze oder sowas. So, ich sehe hier gerade dieses GIF von der landenden Dragon-Rakete. Hast du dir das schon mal zu Gemüte geführt? Ich schick's dir mal. Das, na, hier die von SpaceX. Die haben noch gestern, glaube ich, gestern oder vorgestern was zur ISS hochgeschossen und haben dann gleichzeitig diesen Raketentest haben halt geplant, dass die Rakete wieder landet. Oh nee, aber das finde ich ja immer super spannend. So. Und haben es halt jetzt geschafft. Hammer. Ist das echt? Ja, es sieht halt weird aus, weil es wie rückwärts spulen aussieht. Ja, ist das wirklich? Ja, das ist wirklich. Das musst du dir mal zu Gemüte führen, wirst du dir machen. Also so ein Stab quasi mit einem Thruster unten quasi stabil aufrecht in der Luft zu halten, ist ja schon eine geile Sache. Und dann landen die das Ding auf einem sich bewegenden, schwankenden Schiff im Wasser. Auf einer Fläche, das ist ja der Hammer. Ja, eben. Und Elon Musk hat gesagt, also der auch bei SpaceX im Chefsessel sitzt, dass sie wahrscheinlich im Mai, Juni wieder einsatzfähig sein wird. Was jetzt zeitlich gesehen nah dran ist, echt. Und sein ultimatives Ziel, dass du das Ding landest und am nächsten Tag wieder hochschicken kannst. Oh, mich fasziniert sowas, ja. Würdest du das machen? Ich meine, klar, Space Tourism wird noch sauteuer sein, aber lassen wir das Geld mal außen vor. Hättest du Bock da drauf? Ich hätte schon Bock drauf. Also, aber nicht Rakete. Ich fahre ja schon keine Achterbahn. Ich so besser bin. Ja, so wie es hier, wie heißt die Bude von Richard Branson hier, Virgin Galactic? Ja. Wie die es vorhaben, erstmal so mit einem Flugzeug aus der Atmosphäre rausgleiten und dann wieder rein, wäre ich direkt dabei, glaube ich. Aber so alles, was so ein bisschen mehr Hardcore ist, würde ich mir dann im Internet angucken. Also du würdest aber auf Rakete verzichten wollen, nicht weil du es unsicher findest oder weil dir diese heftigen G-Kräfte bei der Beschleunigung irgendwie Sorge machen? Oder was ist da der Punkt? Oder ist es einfach wirklich Sicherheitsrisiko? Ich würde ja sagen, wir besprechen das gerade unter dem Gesichtspunkt, angenommen, es wäre sicher. Gut, ja, sagen wir angenommen, ja, aber es ist natürlich, also wir sprechen, also ich würde es jetzt auch aus dem Sichtpunkt sehen, Space Tourism ist möglich, aber es hat noch nicht die Sicherheitslevel von einem Passagierflugzeug, genau. Also es hat immer noch, also das, es ist immer noch ein gewisses Risiko in dem Sinne da, ungefähr so das Level, wie wenn du dich in einen völlig überzüchteten Sportwagen setzt und damit rumheizt. So. Also kannst du immer noch, es ist an sich sicher, aber es kann natürlich immer noch was schiefgehen, was dann auch wirklich katastrophale Folgen hat. Aber wäre dir das, wär dir das Erlebnis, ins All zu kommen, wäre dir das dieses Risiko wert? Das ist dann die Frage, wie das Erlebnis im All aussieht. Also bin ich trotzdem auf engstem Raum in meinen Sitz geschnallt und ich bin einfach nur im All? Oder habe ich dann noch Zeit, so ein bisschen rumzufloaten? Das wäre also nämlich. Ich gehe mal davon aus, dass man auch. Also ich sag mal ja, so eine. Ich meine, lass mal in unserem Konstrukt sagen, man wird hochgeschossen, du hast eine halbe Stunde Schwerelosigkeit, wo du da ein bisschen am Rumeiern bist und dann geht's wieder runter. Ich hätte echt Bock drauf. Auch mit Rakete? Also ich muss sagen, ich frage dich jetzt gerade, also ich hätte auf jeden Fall. Ich wüsste, also mal die Erde aus dem All sehen, das mal erleben, auch Schwerelosigkeit und so ein Kram, da will ich mich auch. Und da finde ich, mit einer Rakete ist eigentlich erst richtig zielecht. Also da. Boah, ey, du Space-Snob, ja. Ich meine, so hochgleiten, das kann ja jeder, ne? Das dauert auch so lange, aber sich mal in so eine Rakete zu schnallen und dann so auf dem Feuerstuhl nach unten, total geil. Also, doch. Feuerstuhl. Also mich fasziniert das ja total. Also generell Space Travel und so ein Kram und das wäre irre. Ich habe mich inzwischen von dem Gedanken verabschiedet, dass ich mal Astronaut werden kann. Warum das denn? Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Du meinst, die Rakete ist abgeflogen? Ja. Und ich gehe auch davon aus, dass selbst wenn Space Tourism irgendwie in 20, 30 Jahren Realität wird, dass ich mir das nicht leisten kann. Aber. Ja, ich mir, Thomas, wir schon gar nicht. Wir haben uns für ein Leben im Prekariat entschieden. Aber würde ich Lotto gewinnen, dann würde ich es machen. Ja, es wäre schon geil. Wenn du im Lotto gewinnst, wäre bei dir auch Space Travel? Ja, doch, doch. Ah, doch, schon. Ja, muss schon sein, ne? Also gerade dieses Risiko, wie du es beschrieben hast, wenn wir mal davon ausgehen, das würde ich eingehen. Ich gucke übrigens schon die gesamte Zeit dieses Ding hier im Loop. Ich find das total geil. Was man sich einfach mal vorstellen muss, was da für ein Engineering reingeflossen sein muss. Und wenn du dir überlegst, dass das auch eine Bude von Elon Musk ist. Weißt du, SpaceX und Tesla, zwei der innovativsten, modernsten Unternehmen überhaupt auf diesem Planeten im Moment. Aber mir fehlt gerade bei diesem GIF so ein bisschen Banana for Scale. Wie groß ist denn das Ding tatsächlich? Könnten da Menschen theoretisch drin sein oder ist das wirklich einfach nur so eine nackte Rakete? Das ist eine Transportrakete. Für was haben die da jetzt hochgeschossen? Die haben irgendein Modul, glaube ich, hochgeschossen. Space Content, bester Content. Gleich nach Katzen. Hast du mitbekommen, dass der Herr Netzfeuilleton eine Snapchat-Anleitung auf YouTube gemacht hat, die irgendwie auch mehr geteilt wurde und gelobt wurde? Und dann schaust du dir das Video an, das heißt, erste Schritte mit Snapchat, einfache Anleitung, 17 Minuten dran. Der Kuratz macht ja sowieso gerade super viel mit Snapchat und er hat irgendwie auch so ein Webvideo-Monat ausgerufen für sich, ich weiß es nicht. Also ich habe mir seinen Text durchgelesen, warum er Snapchat so geil findet, allerdings nur zur Hälfte, weil ich dann ausgestiegen bin und das wurde ja auch auf Media rumgereicht und so weiter und so fort. Ach, ich weiß. Versuchen alle gerade so zwanghaft auf Snapchat aufzuspringen. Ich peile das nicht. Es ist mal. Nee, ich finde halt, es. Naja, also es ist schon. Also als Medienmacher wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil du da. Die Zukunft wird halt so aussehen, du musst dahin, wo der Leser ist. Oder also der Konsument, der Rezipient. Und auch gerade, wenn du neu erreichen willst, ist es halt besonders wichtig. Als persönliches, ich halte mich dort auf Medium, ist es auch nichts für mich. Den Appeal, nicht fürs Archiv zu produzieren, der kommt bei mir noch nicht so an. Aber das Ding ist aber auch, es ist für mich sowieso man sehr schwer zu begreifen, warum Leute anfangen, irgendwie ihre private Kommunikation mit zum Beispiel Nachrichtenangeboten oder so zu mischen. Also das verstehe ich wahrscheinlich auch WhatsApp, wenn Leute sich über WhatsApp irgendwelche, also zum Beispiel den Süddeutscher Espresso, den ich im Moment per E-Mail bekomme, kann man sich auch über WhatsApp zuschicken lassen. Hm. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Ich möchte aktiv vermeiden, dass sich bei mir private Kommunikation mit solchen News-Angeboten mischt. Und vor allem, das Schlimmste wäre jetzt für mich die Vorstellung, dass ich Spiegel Online zulasse, mir über WhatsApp Einmeldungen zu schicken. Also, das wäre, ich weiß gar nicht, ob sie es anbieten, aber das wäre, nee, also das ist für mich irgendwie so, das fühlt sich so falsch an, das so miteinander zu verbinden, weil es sich dann auch so schlecht wieder trennen lässt. Also, ich kann das gar nicht so richtig festmachen, kann ich das gar nicht, was mir daran nicht gefällt. Aber ich bin einfach, ich versuche das einfach so möglichst sauber zu trennen, wie es geht, weil es mir dann auch leichter fällt, das eine oder andere auszublenden, wenn ich es möchte. Wenn ich sage, ich klinke mir jetzt für ein Wochenende aus und lese erstmal, ich brauche mal meine Ruhe, ich lese jetzt erstmal keine Nachrichten, ich will keine Nachrichten kriegen, aber ich will mich trotzdem noch mit meinen Freunden in Verbindung setzen, aber ich kriege dann auf WhatsApp trotzdem regelmäßig irgendwie einen Push von irgendeinem Outlet. Das würde mich total abnerven. Dann kann man natürlich sagen, ja klar, du kannst den Chat ja auch muten oder so ein Kram, aber das, dann taucht er da trotzdem noch auf und dann ist es immer noch innerhalb der WhatsApp-Infrastruktur. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, es ist der Kampf um den Lockscreen. Einfach. Weil da beginnt es ja quasi. Du machst das Display an und siehst drei Push-Meldungen als Beispiel jetzt einfach und gehst in eine rein. Die anderen zwei haben damit verloren, sozusagen. Und das ist einfach, um überall auf jedem Kanal präsent zu sein, der auch auf deinem Lockscreen stattfindet. Ja, aber also, ja, nein, ich verstehe es. Das ist die Intention dein so, so empfinden. Genau, das ist die Intention. Ja, ich bin auch voll. Also, was heißt, ich bin dagegen? Jeder wie er mag. Aber ich bin auch kein Freund davon, das eben zu vermischen, in diesen privaten Kommunikationsraum reinzulassen. Also, was du gerade gesagt hast, verstehe ich natürlich aus Sicht des Mediums, das publiziert, verstehe ich das total. Also, dass, wenn ich Reichweite meiner Arbeiten oder so steigern möchte, fände ich das natürlich auch super, wenn ich da auf dem Lockscreen direkt passiere und direkt auf dem Homescreen und mich am besten noch in Kommunikation mit reinmische, die für den Leser von vornherein eine sehr, sagen wir mal, authentische Konnotation haben. Also weil unter WhatsApp, was heißt authentische Konnotation, aber es ist eben sehr glaubwürdig, weil eigentlich kommunizierst du auf WhatsApp zum Beispiel eher mit deinen Freunden und dann profitiert zum Beispiel ein Spiegel Online, was zwischen meinen Freunden ist und mir dann innerhalb dieses WhatsApp-Environments mir Nachrichten schickt, natürlich auch davon, dass mein Gehirn anders geschaltet ist, wenn ich gerade in WhatsApp unterwegs bin. Und das fände ich als Spiegel Online natürlich total geil. Aber das ist halt die Argumentation aus Sicht des Outlets. Und ich als User sage mir halt, nee, das möchte ich bitte vermeiden, ich möchte das bitte trennen, weil es eben genau das in mir hervorruft, dass man irgendwie irgendwann nicht mehr wirklich trennen kann. Wer hat mir das jetzt geschickt? Von welcher Position kommt das jetzt? Und ich bin auch in einem ganz anderen State of Mind, wenn ich irgendwie in WhatsApp. Also es ist für mich ja auch so eine Sache irgendwie, ich habe eine andere Aufmerksamkeit, wenn ich und eine andere Quellenkritik, wenn ich in WhatsApp bin oder wenn ich auf Twitter unterwegs bin oder so. Und deshalb möchte ich das einfach irgendwie. Ich möchte das nicht vermischt haben. Und das wäre für mich auch irgendwie, würde mich da unwohl fühlen, wenn ich dann da alles ineinander menge und dann irgendwie so einen großen Pot habe und aus meinem Smartphone nur noch so ein Geplärre kommt. Eine Mischung aus wichtigen Sachen und aus unwichtigen und irgendwelchen scheiß Einmeldungen und einer Kack-Einmeldung von Spiegel Online, die mir sagt, oh, Bento ist übrigens gut gelaufen die letzten Monate. Und ich denke mir so, habt ihr eigentlich den Arsch offen? Und Dafür hat Spon ja echt einstecken müssen. Ich habe die komischerweise nicht bekommen. Haben Sie dafür einstecken müssen? Deshalb, ich habe das. Also meine Timeline ist ausgerastet. Ja, vollkommen zu Recht. Also ich hätte wahrscheinlich auch irgendwas dazu geschrieben, wenn ich da nicht gerade was anderes zu tun hätte. Aber ich habe das Ding gesehen, habe gedacht, wollt ihr mich komplett verarschen? Und das ist ja auch, ich erteile zum Beispiel, ich sage Spiegel Online und ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt noch so habe. Aber es ist ja für mich auch so, ich erteile Spiegel Online die Berechtigung, sagt, okay, ich vertraue euch, ihr bekommt die Möglichkeit, mir jederzeit eine Notification auf meinen Lockscreen zu schicken. Ich gebe euch diesen Vertrauensvorschuss und ich erwarte, dass ihr das nicht missbraucht und mir auch wirklich relevante Sachen pusht. Und dann kommt sowas, dann kommt irgendwie Bento, voll geil, so. Dann kommen irgendwelche, in Airquotes, Eilmeldungen von irgendwelchen Dingen, die schon 2 Wochen im Voraus feststanden. So nach dem Motto, so, oh, übrigens, Eilmeldung, es ist Silvester. Und man denkt so, ja, no shit. No shit. Unser fucking, Thomas, unser fucking, du bist schon wieder sehr, unser fucking Kalender ist darauf ausgerichtet. Wir zählen darauf hin. Wir wissen das. So. Ja, Eilmeldung, Montag. Ja, so fühlt sich manchmal an. Und das nervt mich einfach unglaublich, weil sie kriegen diesen Vertrauensvorschuss und sagen, ihr dürft das machen. Und dann missbrauchen die das für so eine Kacke. Und dann bin ich an dem Punkt, wenn ich eine Eilmeldung, ich lese sie schon gar nicht mehr. Ich frage mich manchmal, warum ich die überhaupt noch aktiviert habe. Aber ich gucke dann nur rauf, wieder eine Eilmeldung und weg. So. Das heißt, ich kriege eine Eilmeldung, die mich eigentlich informieren soll, wenn irgendwas wirklich Wichtiges passiert. Aber dadurch, dass der Strom aus Scheiße da so groß geworden ist, lese ich die gar nicht mehr und dann geht trotzdem der ganze Scheiß an mir vorbei. Ich muss aufhören. Ich habe gerade mal die Einstellungen der Spon-App offen, in denen man die Notifications individualisieren kann. Und dort gibt es ganz oben 2 Punkte. Eine ist für Eilmeldungen, die andere für wichtige Nachrichten. Wichtige Nachrichten ist nochmal mit einer Underline versehen, wo drin steht: Wichtige vermischte News, Sportnews und Spiegel-Online-Mitteilungen in eigener Sache. Ohne Ton oder Vibration. Und das haben sie einem, ich meine, das haben sie einem nämlich untergeschoben. Dass dieser Punkt, wichtige Nachrichten mit einem App-Update eingeführt wurde und es war schon, also es war schon, der Opt-in war schon da. Also es ist quasi ein Opt-out-Feature. Und ja, das... Ich sehe es jetzt auch gerade zum ersten Mal. Das habe ich gerade die ganze Zeit so rumgerantet, aber jetzt gibt es anscheinend doch die Einstellung, aber du hast ja vollkommen recht, das haben sie einem untergeschoben. Damals, als ich die App runtergeladen habe, habe ich nur für wirkliche Eilmeldungen unterschrieben und jetzt mischen sie es da rein und ich meine, die Spiegel Online-Menschen kennen ja ihre App, die ist ja seit Jahren nicht geupdatet und sieht scheiße aus und wenn ich das Menü ausklappe, dann kriege ich ja schon wieder Augenkrebs und habe gar keine Lust, mich durchzuarbeiten. Also erstmal danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Kein Problem. Ja, aber das hätte Opt-in sein müssen. Ja, wenigstens haben sie irgendwie ohne Ton und Vibration gemacht, aber das entschuldigt irgendwie nicht das Vorgehen. Das finde ich aber sowieso auch spannend. Das ist mir jetzt durch die Quartz News App erst richtig aufgefallen, dass die da ja einen taktischen Unterschied, nenne ich es mal, machen zwischen Pushs, die sie vibrieren lassen und die sie nicht vibrieren lassen. Also ich wusste nicht mal, dass es dort anscheinend eine Option gibt von Seiten der App oder der Publisher-Seite. Dass du der App sagen kannst, jetzt push mal, aber bitte lass das Handy nicht vibrieren. Ja, aber auch diese ganze Push-Mitteilung ist auch gerade bei Spiegel Online scheint da wirklich so teilweise so gedankenlos rausgeschleudert zu werden. Also zum Beispiel, was mich, der Finger ein bisschen locker. Ja, was mich zum Beispiel auch total geärgert hat, ist, als der Wassereilmeldung gerechtfertigt hat, war, als der Genscher jetzt gestorben ist. Hm. Was mir überhaupt nicht gefallen hat, ist, dass die Eilmeldung erstmal nur zur Hälfte ankam und der Name fehlte. Ist einfach nur, ich weiß gar nicht. Blablabla ist gestorben, Doppelpunkt, und dann kam nichts und dann hat es irgendwie 5 Minuten gedauert und dann haben sie nochmal gepusht. Und denken mir so, Leute, das kann es doch nicht sein. Sitzt da irgendwie nur ein Typ und hat dann nur irgendwie, und Enter-Taste schickt sofort den Push raus? Oder was habt ihr da für niedrige Barrieren angelegt, um an sämtliche App-Nutzer so eine Nachricht rauszuschicken? Also wie kann denn das bitte passieren? Also so ein offensichtlicher Fehler. Oder auch jetzt bei der Brüssel-Geschichte. Dann schicken die eine Push raus und zitieren irgendeine Zeitung und ziehen daraus eine Eilmeldung. Und eine Stunde später kommt wieder die Push und sagen, ja Leute, da waren wir zu schnell, das war alles Bullshit, tut uns leid. So. Dann denke ich mir doch, Leute, ja, dann schickt es doch einfach, dann be first, but first be right. Ne? Ich wusste, dass es kommt. Ja. Aber es ist ja auch richtig. Also, aber das ist, und da kann man natürlich sagen, ja, das ist nicht nur, das ist natürlich, wir haben uns jetzt auf Spiegel, oder ich habe mich jetzt auf Spiegel Online eingeschossen. Es ist natürlich sowieso der Kampf, das sind ja Sekunden, die da zählen, wer zuerst die Push-Mitteilung rausfeuert. Und das ist ja, das kann ich auch total nachvollziehen. Das geht ja wirklich auch um Sekunden, es geht um Minuten, wer ist da der Schnellste. dennoch scheinen da grundlegende Qualitätskontrollen zu versagen, wenn so eine halbe Push-Mitteilung durchkommt, wo der Name fehlt und gar nicht richtig drinsteht. Aber das ist die Frage, meinst du wirklich, dass es da auf Sekunden ankommt? Also kennst du, also nicht irgendwie, um dich jetzt vor die Wand fahren zu lassen, sondern weil es mich wirklich interessiert und ich keine Ahnung habe, kennst du Zahlen, wie viele News-Apps irgendwie der Otto-Normal-Smartphone-User auf der Platte hat? Also wir als Medienmenschen, klar, wir haben mehrere, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich habe hier Tagesschau, Spon, MDR und Quartz als reine Medienangebots-Apps. Aber hat jetzt irgendwie Tante Erna auf ihrem alten Galaxy S2 mehr als nur Spon drauf? Das Ding ist, ich kann dir das nicht hundertprozentig sagen, wie wichtig das wirklich ist, aber ob es jetzt auch wirklich auf Sekunden ankommt, ja oder nein, ist vielleicht gar nicht so in dem Fall relevant, ob es faktisch richtig ist, wenn man sich das einredet, dass es so ist. Weil du hast ja inzwischen mit Analytics und Chartbeat und so sekundengenaue und so präzise Anzeigen, wie funktioniert eine News und wie viele Leute haben geklickt, dass man automatisch so einen gewissen Drang entwickelt, so schnell wie möglich zu sein. Und Hauptsache raushauen und Hauptsache die. Also ich weiß gar nicht, ob sich das wirklich in Zahlen bemerkbar macht. Dafür habe ich noch nicht bei einem Outlet gearbeitet und hinter die Kulissen geguckt, was groß genug ist, um damit zu wirklich irgendwie, ob da die Konkurrenz zwischen Spiegel.de und SZ.de und Faz.de und so ein Kram wirklich so groß ist. Aber es reicht ja, wenn man sich das einredet. Ja, das stimmt. Naja, aber eben, es ist der Unterschied zwischen, also wenn der Post schneller da ist auf der Seite, ist es klar, dass es Vorteile gibt. Du wirst von Google als erstes geführt unter Google News und so weiter. Aber die Push ist ja dann nochmal, steht auf einem ganz anderen Blatt. Also ich lese das jetzt aber einfach auch nur daraus, weil also wie können solche Fehler passieren? Sie passieren dadurch, dass der Druck groß ist, dass der Zeitdruck groß ist, dass es schnell gehen muss. Also anders kann ich mir das nicht erklären, weil hätte dann noch ein zweiter rübergeguckt, hätte sofort gesehen, Junge, die News fehlt. So, ne? Also, ja, genau. Das ist so keine News. Und, das ist echt gut gepusht, aber... Ja, also deine Push-Technik, 1A, aber Inhalt, Müssen wir nochmal drüber sprechen. Also das scheint ja wirklich eine Ein-Mann- oder Ein-Frau-Aktion da gewesen zu sein. Also, oder ein Fehler in der Hektik, ein Verklicker in der Hektik oder was auch immer. Aber wenn ich da genug Zeit gehabt hätte, dann dürfte sowas nicht passieren. Und sowas dürfte grundsätzlich bei jemandem wie Spiegel Online, finde ich, nicht passieren. Es ist einfach was anderes, wenn du mal in der Nachricht, in der Meldung irgendwie einen kleinen Fehler drin hast oder so. Oder ob du wirklich in dieser, die dann auf der Seite erscheint, das passiert jedem immer irgendwann mal. Aber in so einer Push-Mitteilung, die wirklich so weit in meine eigene auch Privatsphäre in dem Sinne eindringt oder in mein Leben so weit, so laut eindringen darf, erwarte ich doch wirklich, dass es nicht unnötig passiert. Ja. Und deshalb muss ich fast, weil ich weiß darum auch gar nicht, warum ich überhaupt noch so eine Einmeldung aktiviert habe. Boah, war das Randy. So, und um die Stimmung mal wieder ein bisschen hochzutreiben, gucke ich jetzt mal in die YouTube-Trends. Ohne Scheiß, ich wollte dich auch eben danach fragen. Warst du denn mal wieder im Sumpf unterwegs? Oh, da ist schon wieder Julians Blog, ne? Oh, wenn ich den Typen schon sehe, dann kriege ich Autoschlag. Oh, das ist unangenehm. Aber ich will nicht über Julians Blog sprechen. Nee, lass. Es ist nicht wert. Es ist es einfach nicht wert. Was mich in letzter Zeit besonders fertig macht, es ist nichts Neues, aber irgendwie macht es mich in letzter Zeit einfach richtig kirre, dass sie selbst in den Titeln ihrer Videos, diese großen YouTube-Menschen, keine ordentliche Kommasetzung hinbekommen. 4 kranke Sachen, die Schauspieler für ihre Rolle getan haben. Wo käme da das? Ohne Komma? Natürlich ohne Komma. 4 kranke Sachen, Komma, die Schauspieler. Ja, so müsste es sein, aber es macht keiner. Es macht wirklich niemand. Du siehst es nirgendwo. Es ist so ein kollektives Versagen. Das ist, also ich habe sogar schon, ich habe irgendwie schon sowas gesehen in der Formatierung wie vier kranke Sachen, Punkt. Die Schauspieler, die groß weitergeschrieben. Sowas habe ich auch schon gesehen. Das ist der Wahnsinn. Das ist so Kraut und Rüben. Das ist, die Kiddies, die heute YouTube gucken, das würde mich echt nicht wundern, wenn das so ein Fehler ist, der jetzt ins kollektive Gedächtnis gerade eingebrannt wird. Ja, Sprache ist lebendig. Leider. Oh, faktastisch, hat's richtig gemacht. Dankeschön. Aber immer noch komplett den Titel in Versalien geschrieben. Obwohl, oder tue ich dem jetzt Unrecht und das ist bei den Trends generell alles in Versalien formatiert. Nee, es ist grundsätzlich, die haben einfach, warum schreiben das alle? Oder habe ich das gerade falsch im Kopf? Sind Titel von YouTube-Videos immer in Versalien? Nee, sind sie nicht. Sind sie nicht. Das machen nur die ganzen deutschen YouTuber-Affen. Ja, genau. Aber der Rogue One-Teaser hält sich hartnäckig in den Trends ganz oben. Oh ja, der Rogue One-Teaser. Ich habe den ja erst ein einziges Mal gesehen. Und zwar dann auch nur so schnell. Ich werde ihn mir jetzt. Möchtest du ihn auch nochmal angucken? Ich schaue nochmal. Können über Rogue One sprechen. Geil. Ich klicke jetzt. Ich klicke auch jetzt in diesem Moment. Fertig. Ich kriege so Gänsehaut, wenn sie am Ende da steht in dem dunklen Stormtrooper-Aufzug. Voll geil. Richtig nice, ne? Gut, ey. Vor allem dann noch das Klavier, was dann so langsam... Ja, und wie sie auch dieses Alarmhorn oder Alarmsirene im Hintergrund nutzt, um da Spannung aufzubauen und nicht diesen... Geht in Mark und Knochen und nicht über. Diesen Nolan-Drop oder so. Der Nolan-Drop. Ist ja auch bitter, dass ich das eigentlich so etabliert hatte. Dass ich den nicht irgendwie rangeklärt... Also, super. Also, ich freue mich so. Ich freue mich total. Aber ich habe... Aber sie ist schon... Ich verstehe das schon richtig, ne? Sie ist im Prinzip frisch vom Imperium, weil am Anfang die Stimme, die da ihre Vergehen umschreibt, dieses Forgery of Imperial Documents, das klingt ja so, als hätte sie als Imperiumsfrau Scheiße gebaut und würde da rebellieren und wäre dann quasi zu den Rebellen gekommen. Es kann aber auch sein, dass sie das später im Film ist und sie sich damit beim Imperium einschleust, weil sie auch die Stormtrooper-Uniform anhat und sie dann irgendwann in einem Punkt gefangen genommen wird. Ja, es kann sein, dass sie da die Zeitleiste ein bisschen verschoben haben für den Trailer. Oh, zerschnitten ja, haben. Ja, und sie meinte ja, irgendwas mit 15 Jahren war auch in dem Trailer drin, von wegen... Mit 15 Jahren. Ja, bist du irgendwie ausgebrochen oder abgehauen oder sowas in die Richtung? Ja, genau. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, also die Theorie, dass die Protagonistin tatsächlich Prinzessin Leia sei, die mein Kollege vertritt, da gehe ich absolut nicht mit. Nein, das ist nicht mal diskussionswürdig. Ich würde mal sagen, den Kasten Bier, den ich da gewettet habe, den kann ich einsacken. Ja, auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich, wer der Typ mit der Kutte ist, ne? Und ich frage mich auch, was Forrest Whitaker genau für eine Rolle spielt. Und Mads Mikkelsen haben wir noch nicht gesehen. Oder habe ich das falsch? Nee, das ist richtig. Also er wird wahrscheinlich der Typ in der Kutte sein. Also gesichert ist, dass Mads Mikkelsen ein Bösewicht spielt. Und ich gehe mal davon aus, dass der in der Kutte ein Bösewicht ist. Böse. Und also ich meine, Vader kann es ja nicht sein. Das wäre irgendwie... Weil in Episode 3 ist ja Vader schon in voller Helmmontur. Und warum soll er jetzt in dieser Zwischenepisode sich dafür entschieden haben, ich ziehe jetzt doch mal wieder den Bademantel an. Und in Episode 4 rennt er wieder mit Helm rum. Ich bin aber gespannt, ob wir Vader sehen werden. Ja, es wird ja auch viel diskutiert darüber, ob sein Atmen in dem Trailer zu hören ist. Ach Gott, da habe ich so nicht drauf geachtet. Ich bin der Meinung, dass man sich das leicht einbilden kann. Ich höre es da nicht konkret raus. Naja, man ist ja natürlich, einige sind jetzt auch besonders scharf geschaltet und versuchen wirklich alles. Oh Gott, ich sehe schon in den YouTube-Kommentaren, Jar Jar ist hier. Und einer schreibt, Congrats for finding the most annoying alarm in the universe. Ich finde ihn geil. Ich finde ihn geil und der... Sorry, ich habe schon Vergleiche gelesen mit Elefantentröten und allem, aber ich finde, der ist genau auf dieser richtigen Ebene, dass es dir eben ins Knochenmark übergeht. Ja, genau, es ist ja auch Sinn und Zweck der ganzen Unternehmung. Das soll ja dem Trailer eine Spannung geben und dich selber total hucken und ja, eben einen auch ein bisschen unangenehm. So ein unangenehmes Gefühl, ist perfekt, ist super. Ich glaube, ich packe den als Weckton bei mir, wenn ich den irgendwo runterladen kann. Oh, das wäre hart. Du, der Weckton, der ist tatsächlich so ziemlich nah an meinem aktuellen Weckton dran. Von daher. Na gut, ich verstehe dich da aber. Oh, ich sehe die Kommentare unter dem YouTube-Video und ich frage mich, also unter dem Trailer, und die Leute sind schon wieder hier. When Michael Bay directs a Star Wars Trailer. Oh, die Leute sind aber auch überempfindlich. Nur weil da mal eine Explosion ist. Einige wollen echt auch nur das Schlechte sehen. Ja, aber schon wieder eine Frau, ne? Das kann ja wohl nicht sein. Also, hallo? Das ist irgendwie so, weißt du, in 40 Jahren Star Wars, zwei Frauen in den Hauptrollen. Das kann nicht wahr sein. Das ist ja wohl also der Untergang des Abendlandes. Echt, wir müssen Men's Rights Activist genau. Groups öffnen. Wir müssen uns für die Emanzipation einsetzen. Das ist so eine, das ist auch wieder so eine unfassbar anstrengende Diskussion, weil dann von vielen oft so das Argument kommt, looking at you, Mensch von Rocket Beans, dass es doch so irgendwie so aufgesetzt wirkt und mit der Brechstange so nach dem Motto, wir müssen jetzt da die Diversität reinbringen. Ja, aber wie willst du es denn sonst machen? Wenn es anders nicht passiert. Eben. Du kannst es nicht, also in Anführungsstrichen, kannst du da keinen smoothen Übergang irgendwie machen. Also ich weiß nicht, wie es funktionieren sollte. Ich gucke mir dann, ich habe jetzt im Kino die aktuelle IKEA-Werbung gesehen. Ich weiß gar nicht, ob der Spot auch im Fernsehen läuft oder sowas. Und da werden auch unterschiedliche Menschen unterschiedlichen Alters und Geschlechts in verschiedenen Lebenssituationen gezeigt. Und unter anderem ein schwules Pärchen, was sich küsst. Den habe ich auch gesehen, ja. Und da denke ich mir halt immer, dass da irgendwie so dieses Totschlagargument ist, aber das ist doch jetzt nur, um da irgendwie absichtlich Diversität reinzubringen. Das wirkt doch total aufgesetzt und so weiter. Aber es ist doch Quatsch. Warum denn? Also... Boah, im Kopf von manchen Leuten weiß ich nicht, was da vorgeht. Also wie die sich das vorstellen, wie das denn funktionieren soll, weil das vielleicht in ihrer Realität nicht stattfindet, empfinden die das vielleicht anders, aber also... Ja, da es in ihrer Realität nicht stattfindet, wird es sich auch nie ändern, wenn man es nicht mit der Brechstange macht, weil es aus ihnen heraus nie eine Änderung geben würde, wenn man sie ranlassen würde. Und da fühlen die sich natürlich, wenn in ihrem Konzept... von Beziehung oder so, das nicht vorkommt, dass Mann und Mann oder Frau und Frau ein Paar bilden können, dann wird das für die immer irgendwie out of place wirken. Beziehungsweise irgendwann halt nicht mehr, wenn man es ihnen oft genug präsentiert hat und sie halt merken, ach, das ist ja dann doch, das ist dann doch die Lebensrealität und nicht das, was ich mir in meinem kleinen Kopf da vorstelle. Aber Thomas, am Ende ist alles nur ein großes soziales Experiment von Mert Mertan, den ich bis vor zwei Wochen nicht kannte. Bis du meinen Rand gelesen hast und dann warst du aufgeklärt. Nee, du hast mich ja vorher schon privat aufgeklärt und mir dann erklärt, was es mit Mert auf sich hat. Ja, Prankkultur, ne? Ach, ganz schrecklich. Es ist ganz... ganz schrecklich. Also dieser Gay-Prank, den Mert Mertan da vor kurzem abgezogen hat. Wir können das ja auch in die Shownotes packen dazu, was ich dazu geschrieben habe. Da hatte ich so einen offenen Brief an Mert Mertan geschrieben. Aber so generell, aber was mich halt, es ist nicht nur Mert Mertan mit seinem Gay-Prank, was mich aufregt, sondern die gesamte Prank-Kultur auf YouTube. Es ist immer, das steigert sich so hoch. Also es ist, mit Freunden zusammengesessen und wir haben uns Jackass angeguckt. Und als ich das gesehen habe, habe ich auch so gedacht, so, ja, kein Wunder, dass es eigentlich nicht mehr wirklich mit Jackass weitergeht, weil den Kram siehst du ja schon viel härter auf YouTube. Und das geht so in der Spirale nach oben und wer Klicks haben will, wer Aufmerksamkeit haben will, muss immer extremer werden, immer extremer. Und es scheitert ja nicht mehr daran, es scheitert ja technisch nicht mehr daran, das irgendwie unter die Leute zu bringen, sondern es ist wirklich einfach nur, wie weit bist du bereit zu gehen? Wie viele Opfer bist du bereit zu bringen, damit die Menschen auf dein Video klicken und sich angucken, was du da abziehst? Und dann gipfelt das halt in so Sachen, wo jemand sich vor laufender Kamera erschießen lässt und seinen besten Freund glauben lässt, er wurde gerade in einer Geiselsituation in den Kopf geschossen. Und das, oder also das ist so mit das schlimmste Beispiel, was mir sonst so einfällt dazu, weil da habe ich damals gesehen und konnte es echt nicht fassen, dass jemand sowas bringt und sowas hochlädt. Und jemand das seinen Mitmenschen antut und seinen Freunden. Also das würde ich ja nicht mal meinem schlimmsten Feind antun. So. Und das ist einfach. Aber die Leute klicken das irgendwie. Alles, einfach nur sei ein Arschloch in der Öffentlichkeit, füg anderen Leuten Schaden zu, nenn es Prank und die Leute finden es gut. Du musst da nicht mal einen guten Witz drin haben, du musst da keinen guten Gedanken drin haben. Du musst einfach nur ein Arschloch sein und auf einmal ist es, und es Prank nennen und auf einmal ist es sozial akzeptiert. Das will mir einfach nicht in den Kopf. Ja, mir fehlen da auch echt die Worte. Wer das super macht, wer das gut macht, ist der Remy Gilliard. Das ist ein Franzose. Ist es der als Mario auf dem Go-Kart durch die Stadt gefahren wahrscheinlich, ist? Wahrscheinlich, unter anderem. Also ich butcher wahrscheinlich komplett seinen Namen, weil ich ihn eher Englisch ausspreche. Remy Gilliard ist einfach auch so ein Prank-Typ, in dem Sinne, er macht mit versteckter Kamera was und verarscht ein bisschen die Leute. Aber das Ding bei ihm ist, er hat da immer einen cleveren Gedanken hinter. Er hat da immer einen Witz hinter. Und die Leute, die er damit verarscht, können immer selber drüber lachen. Und seine Videos, er hat einen Kanal, können wir auch gerne nochmal in den Shownotes verlinken, der ist fantastisch. Der hat da so kleine Prank-Videos drin, wo er wirklich mal ein soziales Kommentar drin hat, wo er einen cleveren Gedanken hinter hat. Und das klingt jetzt so, man könnte meinen, das ist so verweichlich, wenn man sagt, die niemandem wehtun. Aber er schafft es halt wirklich, diese Balance zu finden. Und davon gibt es aber einfach echt wenige. Und gerade die deutschen YouTuber kriegen das nicht hin. Ja, es ist halt einfach leicht, irgendwie diesen Bogen zu überspannen, auf die Gewaltschiene zu gehen oder sowas, weil man sich dann keine Gedanken machen muss. Ja. Also ich schicke dir gerade mal zum Beispiel, hat jemand ein Best-of von seinen Sachen zusammengestellt. Er hat zum Beispiel einen Elevator-Prank. Da macht er nichts anderes. Er nimmt einen öffentlichen Aufzug. Er stellt sich da rein und denkt sich irgendeine geile Sache aus. Also keine Ahnung. Auf einmal er richtet den Fahrstuhl so ein, als ob er darin wohnen würde und Fußball guckt oder so. Ja, ich kenne das. Ich habe gerade auch mal nach ihm geschaut. Das ist der auch als Mario verkleidet im Go-Kart durch Paris fährt. Der ist ja schon hier. Das Video ist 7 Jahre alt. Der macht das ja schon ewig. Genau, er macht das schon ewig, aber er macht auch wirklich tolle Sachen. Und er macht es halt nicht einfach nur komplett stumpf. Und ich würde mir wünschen, dass es mehr davon gäbe, aber leider ziehst du halt mit irgendwelchen Gay-Pranks und was auch immer mehr Klicks und die deutsche YouTube-Gemeinde oder auch die internationale YouTube-Gemeinde springt da leider sehr, sehr gut drauf an, was viele Klicks bringt. Ist das schon wieder so eine Ranty-Episode? So sieht's gerade aus. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich meckere die ganze Zeit nur. Erzähl doch mal einen Schwank aus deiner Jugend. Ach nee, dann wird's ja weiter ranty. Sorry. Das war der Kopfzeilen-Podcast Nummer 10. Thomas findet ihr auf Twitter unter @tporwohl. Ich tweete, oder im Moment lese ich nur, unter @narv mit 3a. Unsere Musik im Intro und Outro ist Smooth Bassline von Zaggy2. Abonniert uns gerne auf iTunes oder besucht uns auf kopfzeilen.de. Da könnt ihr auch zum Beispiel 16:9 hören. Das ist mein kleines Spin-off-Projekt quasi, wo ich Filme rezensiere. Und demnächst vielleicht auch anderen Content. Wer weiß, wenn ihr das hört. Das ist so ein Teaser. Düm, düm, düm, düm, düm, düm. Weißt du, öffentlich machen erzeugt Druck. Ich glaube nicht aus dem Nähkästchen. Nein, okay. Deswegen lieber still sein. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.